Erst einmal ging Jesus mit seinen Freunden durch Felder. Es war Sabbat. Die Freunde nahmen Getreide und aßen es. Zweiter, einige Pharisäer sahen das. Sie sagten, warum macht ihr das? Das darf man am Sabbat nicht tun. Dritter, Jesus antwortete, habt ihr nicht gelesen, was David gemacht hat? Er hatte Hunger und seine Freunde auch. Vierter, David ging in Gottes Haus. Er nahm Brot, das nur Priester essen dürfen. Er aß es und gab es seinen Freunden. Fünf. Und Jesus sagte, ich bin der Herr über den Sabbat. Sechs. An einem anderen Sabbat ging Jesus in die Kirche. Er lehrte dort. Ein Mann war da, dessen Hand war kaputt. Siebter, die Lehrer und Pharisäer sahen genau hin. Sie wollten sehen, ob Jesus am Sabbat heilt. Sie wollten ihn dann anklagen. Achter, Jesus wusste, was sie dachten. Er sagte zu dem Mann, steh auf und komm nach vorne, der Mann stand auf. Neunter, Jesus fragte die Leute, was ist erlaubt am Sabbat? Gutes tun oder Böses tun? Leben retten oder zerstören? Zehnter, Jesus sah alle an. Dann sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus, der Mann tat das. Seine Hand war wieder gesund. Elfter, die Leute waren sehr wütend. Sie sprachen darüber, was sie mit Jesus machen könnten. Zwölfter, in dieser Zeit ging Jesus auf einen Berg. Er wollte beten. Er betete die ganze Nacht zu Gott. Dreizehnter, als es hell wurde, rief Jesus seine Freunde. Er wählte 12 von ihnen aus. Er nannte sie Apostel. Vierzehnter, Simon, den er Petrus nannte, und Andreas, sein Bruder, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, 15. Matthäus und Thomas, Jakobus, der Sohn von Alpheus, und Simon, der Eiferer genannt wurde, 16. Judas, der Sohn von Jakobus, und Judas Iskariot, der Jesus verraten hat. 17. Jesus ging mit ihnen auf ein Feld. Viele Menschen waren da. Sie kamen aus Judäa, Jerusalem und von der Küste. Sie wollten Jesus hören und gesund werden. 18. Auch Menschen mit bösen Geistern wurden gesund. 19. Alle wollten Jesus berühren. Denn Kraft kam von ihm und heilte alle. 20. Jesus sah seine Freunde an und sagte, ihr Armen seid glücklich. Denn Gott gehört sein Reich. 21. Ihr, die ihr jetzt Hunger habt, seid glücklich. Denn ihr werdet satt werden. Ihr, die ihr jetzt weint, seid glücklich. Denn ihr werdet lachen. 22. Ihr seid glücklich, wenn euch die Leute hassen. Wenn sie euch schlecht behandeln und euch beschimpfen. Wenn sie euren Namen schlecht machen, weil ihr zu mir gehört. 23. Freut euch dann. Denn Gott wird euch im Himmel belohnen. So haben die Leute früher auch die Propheten behandelt. 24. Aber ihr Reichen habt Probleme. Denn ihr habt schon jetzt alles, was ihr wollt. 25. Ihr, die ihr jetzt satt seid, habt Probleme. Denn ihr werdet Hunger haben. Ihr, die ihr jetzt lacht, habt Probleme. Denn ihr werdet traurig sein und weinen. 26. Ihr habt Probleme, wenn alle Leute gut über euch reden. Denn so haben die Leute früher auch über falsche Propheten geredet. 27. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde. Tut Gutes für die, die euch hassen. 28. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch schlecht behandeln. 29. Wenn dich jemand ins Gesicht schlägt, halte auch die andere Wange hin. Wenn dir jemand deinen Mantel wegnimmt, gib ihm auch dein Hemd. 30. Gib jedem, der dich bittet. Wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlange es nicht zurück. 31. Behandelt andere so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. 32. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, ist das nichts Besonderes. Auch schlechte Menschen lieben die, die sie lieben. 33. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, ist das nichts Besonderes. Auch schlechte Menschen tun das. 34. Wenn ihr nur denen Geld leiht, von denen ihr es zurückbekommt, ist das nichts Besonderes. Auch schlechte Menschen leihen schlechten Menschen Geld, um es zurückzubekommen. 35. Liebt eure Feinde. Tut Gutes. Leiht Geld, auch wenn ihr es nicht zurückbekommt. Dann werdet ihr von Gott belohnt. Ihr werdet Kinder von Gott sein. Denn Gott ist gut zu allen, auch zu denen, die nicht danken und Böses tun. 36. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. 37. Richtet andere nicht. Dann werdet ihr auch nicht gerichtet. Verurteilt andere nicht. Dann werdet ihr auch nicht verurteilt. Vergebt anderen. Dann wird euch auch vergeben. 38. Gebt, dann wird euch gegeben. Ihr bekommt viel zurück. Denn wie ihr gebt, so wird euch auch gegeben. 39. Jesus erzählte eine Geschichte, kann ein blinder Mensch einen anderen blinden Menschen führen? Nein, beide fallen in ein Loch, 40. Ein Schüler ist nicht besser als sein Lehrer. Aber jeder Schüler kann so gut werden wie sein Lehrer. 41. Warum siehst du den kleinen Fehler im Auge deines Bruders? Aber du siehst nicht den großen Fehler in deinem eigenen Auge. 42. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, ich helfe dir, den Fehler aus deinem Auge zu holen? Du siehst doch selbst den großen Fehler in deinem Auge nicht. Du bist ein Heuchler. Hol zuerst den Fehler aus deinem eigenen Auge. Dann kannst du deinem Bruder helfen. 43. Ein guter Baum bringt keine schlechten Früchte. Ein schlechter Baum bringt keine guten Früchte. 44. Man erkennt jeden Baum an seinen Früchten. Man findet keine Feigen an Dornenbüschen. Man findet keine Trauben an Disteln. 45. Ein guter Mensch tut Gutes, weil er Gutes im Herzen hat. Ein böser Mensch tut Böses, weil er Böses im Herzen hat. Denn was im Herzen ist, das sagt man auch. 46. Warum nennt ihr mich Herr, Herr? Aber ihr tut nicht, was ich sage. 47. Ich zeige euch, wie jemand ist, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach tut. 48. Er ist wie ein Mann, der ein Haus baut. Er gräbt tief und baut das Haus auf einen Felsen. Wenn das Wasser kommt, kann das Haus nicht kaputt gehen, weil es gut gebaut ist. 49. Aber wer meine Worte hört und nicht danach tut, ist wie ein Mann, der ein Haus ohne Fundament baut. Wenn das Wasser kommt, geht das Haus sofort kaputt. Es fällt ganz schnell zusammen.